Henry Hafenmeier. Henry Hafenmeier hat heute ganz frisch ein Grußwort an uns übersandt bekommen. Ein Grußwort von Horst Mahler aus seinem politischen Exil. Henry. Liebe Versammelte, liebe Gedenkenden, ja, liebe Anwesenden, Freund oder Feind, wenn wir von den Toten in den Rheinwiesen sprechen, dürfen wir auch nicht vergessen, dass in derselben Zeit und auch noch lange Zeit danach viele, viele Opfer auch von unseren Flüchtlingen herrühren, die also vertrieben wurden aus ihren angestammten Gebieten, aus ihrer Heimat. Es wurde eben schon von Herrn Bode angesprochen. Und es geht in der heutigen Zeit auch darum, dass es auch heute wieder Flüchtlinge gibt. Ich spreche aber nicht von den in unser Land hereingepressten fremdrassigen Massen, die uns Deutsche hier dezimieren sollen und für unsere Ausrottung zuständig sind, sondern von den Flüchtlingen, die vor diesem System hier ins Exil fliehen müssen, um hier der Ermordung im Kerker zu entgehen. Und einer von denen ist Horst Mahler. An die Rheinwiesen-Versammlung 2017. Der Name Rheinwiesen ist für ewig in die Tatortliste der größten Menschheitsverbrechen eingetragen. Dwight D. Eisenhower, der Täter, möge ewig im Fegefeuer schmoren. Die Seelen der Millionen nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht von den Siegern gemordeten deutschen Soldaten mahnen uns Lebende zu bekennen, dass die deutsche Wehrmacht unter dem Befehl Adolf Hitlers in treuer Pflichterfüllung mit Hingabe und bewundernswürdiger Tapferkeit ehrenhaft gemäß dem Führer geleisteten Eid das Lebensrecht und die Freiheit des deutschen Volkes gegen den Weltsatan verteidigt hat. Es ist unsere heilige Pflicht, die 1945 in den Staub gesunkene Fahne des Deutschen Reiches wieder aufzurichten und den Völkern im Weltenkampf der Menschheit gegen das Nein zum Leben der Völker voranzutragen. Gegen einen unsichtbaren Feind ist es ein Geisteskampf. Wir werden siegreich aus diesem Kampf hervorgehen, weil unsere alles bezwingende Waffe die Wahrheit ist. Die Wahrheit, die nach Christenwort uns freimachen wird. Für unseren Sieg bedarf es nicht mehr, aber auch nicht weniger, als des Mutes und der Entschlossenheit, vor aller Welt das auserwählte Volk mit den satanischen Versen seiner heiligen Bücher, der Judenbibel, dem Alten Testament, dem Talmud und Schulchan Aruch, als den realweltlichen Satan kenntlich zu machen. Ist das getan, wird kein einziges Volk mehr der Judenheit aus einem krankhaften Schuldkomplex heraus die Stiefel lecken. Alle Tributzahlungen sowie alle Waffenlieferungen an Israel werden auf der Stelle eingestellt. Nach diesem Völkererwachen wird Israel und die Finanzjudenheit keine Möglichkeit mehr haben, die Welt noch tiefer in den Dritten Weltkrieg zu hetzen. Auf uns Deutsche kommt es an. Wir sind die Gralshüter der Vernunft, die von den großen Denkern unseres Volkes zu klarem Bewusstsein herausgedacht und von dem triumphierenden Feind mit Waffengewalt in tiefstes Vergessen gesenkt worden ist. Der Weltgeist liegt in den Wehen. Er fiebert. Der Auferstehung des deutschen Geistes, seines weltlichen Reiches und dem Wiederaufstieg der abendländischen Völkergemeinschaft entgegen. Schwören wir den Gefallenen der deutschen Wehrmacht, wir sind zur Stelle, mit unserem Gut, unserem Blut zu retten und zu verteidigen, wofür zum Heile des deutschen Volkes ihr freudig euer Leben gegeben habt. Für das Deutsche Reich, für das Abendland und für die weiße Rasse. Es lebe das Heilige Deutsche Reich. Horst Mahler.